steht sehr früh auf dem Barberum ist Klu. Schon mittags ist er oben und ruft laut Juhu. Er denkt vom höchsten Gipfel hört ihm keiner zu. Doch hört man ihn im Tal und sagt sich darum, das ist doch Barberum. Sport strengt einen überhaupt nicht an, wenn man Barberum sein kann. Klettern ist ganz einfach, auch das Schlittschuhlaufen. Schwimmen, das hat ihr noch nie vermisst. Selbst ein stolzer Löwe mag mit ihm nicht raufen, weil der selbst für ihn nur ein Kätzchen ist. Er schwenkt sich durch die Bäume, ganz im Affenstil. 88 Arme hat er grad so wie es will. Er hilft ihr aus dem Wasser und aus der Feuersbrunst. Er schützt die Kinder und schenkt ihnen seine Gunst. Selbst Helden wirken klein für ihn und darum. Lang lebe Barberum. Alles lässt sich eben sehr leicht an, wenn man Barberum sein kann. Raufen ist ihm albern, prügeln tut er niemals, Waffen nimmt er keine in die Hand. Die zerbricht er lieber unter jeder Gaune, er schreckt schon, wenn er Barberum erkannt. Er tadelt sie sehr streng und wohl darum, sie zittern vor Barberum. Alles lässt sich eben sehr leicht an, wenn man Barberum sein kann. Wer wird diesmal siegen, fragt man sich beim Sport. Wenn er nur am Start erscheint, sind diese Fragen fort. Bei den Rennen siegt er, weil er schneller rennt. Doch das weiß ja jeder gleich, der ihn kennt. Es wird bald allen Meistern schon zu dumm. Eine siegt Barberum. Er tadelt alle Gauner und darum. Sie zittern vor Barberum. Die Meister geben freiwillig schon darum. Die Bonbon. Kein Abenteuer wird ihm je zu dumm. Bravo für Barberum! Die Meister geben freiwillig schon.